Ich wurde geboren. Ich war ein kreischendes Wollen und das mich ernährende Sinn. Ich war wertvoll. Ich war das Beschäftigungsprogramm Kind. Ich hörte von Märchen und der anderen Realität. Ich erlernte Angst und Bedrohung, dass mein Schutz, dass sich Fügen in eine wehrhafte Masse ist. Ich stolperte durch Worte, ich hörte was von Freiheit und Revolution. Ich entdeckte mein Geschlechtsteil, ich atmete Weihrauch, ich wollte aussehen, ich wurde Konsum. Sitzt, gekrümmt wie ein Freischwinger Gott. Er zählt die Altäre und an die Wand gehängten Götzen. Auf einer roten Bank sitzt, gekrümmt wie ein Freischwinger Gott. Er zählt die Altäre und an die Wand gehängten Götzen. Ich hörte vom Schmieden und Glück. Ich erlernte alles, was in Art und Weise eingerichtet ist. Kulminieren, transitorisch und antizipativ. Ich erfuhr von der Schaffung des Wertes, der alles bestimmt. Ich wurde fleißig sein und konsumieren. Ich wurde Blut und ziehen und atmen sehen. Ich trat in den Koronen der Städte. Ich war Mitglied im Stoßdruck der Vorhut, die sich selber überholt. Gekrümmt wie ein Freischwinger Gott.